Adesso forse, non so, possiamo aprire una piccola discussione su questi temi, cominciando forse dalla, per tenere un po' d'ordine, dalla relazione, dalla comunicazione della dottoressa Porciani. Se qualcuno vuole chiedere chiarimenti, informazioni, in questo caso sono state presentate delle tesi molto rapide, quindi forse quel che interessa è proprio chiedere informazioni. Io scusami, vorrei appunto chiederti una cosa, se sei in grado di... Cioè, tu hai già naturalmente accennato al fatto che i programmi ministeriali non erano poi in realtà sempre rispettati e così via. Io volevo sapere un po' di più su questo, cioè come funzionava, non erano rispettati, cioè qual era la struttura, ecco, unitaria di organizzazione dell'insegnamento, soprattutto superiore, se hai già delle informazioni, forse tu ricerca. Sì, cioè, tra l'altro le uniche cose che sono state scritte brevissimamente sull'insegnamento della storia sono state proprio quelle che hanno fatto centro sui programmi, individuando uno svolgimento abbastanza preciso che accompagna, direi, le grosse tendenze della cultura di fine secolo. Sì. Individuando uno svolgimento abbastanza preciso e una logica interna all'ambiente ministeriale molto precisa. Io credo che questo quadro vada corretto, prima di tutto per il noto succedersi di ministri e per alla pubblica istruzione e per l'altrettanto noto situazione di caos della burocrazia ministeriale nel periodo immediatamente successivo all'unità. Comunque, quello che ho rilevato facendo un'indagine per campioni nel materiale di ispezioni, di inchieste, di relazioni inviate dagli insegnanti al Ministero è stata una certa discrepanza rispetto a questi programmi. In che senso? Il Ministero, faccio due esempi rapidissimi, insiste sull'adozione dei libri di testo. Precedentemente, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, precedentemente c'erano state circolari che invece sconsigliavano l'uso dei libri di testo per la storia in particolare. Quando gli insegnanti, ancora all'inizio degli anni Ottanta, continuano a rispondere che loro fanno lezione soprattutto su degli appunti, che dettano degli appunti. Che cosa significa questo? Significa che appunto se si vuole avere un'immagine chiara di che cosa era l'insegnamento, la divulgazione della storia, non ci si può fermare né ai programmi né ai manuali, anche se questi sono due esempi molto importanti della volontà ministeriale e della volontà normativa in qualche modo, ma bisogna cercare di andare un po' più da vicino a vedere che cosa succedesse. E quindi bisogna cercare, per quanto possibile, perché le carte sono molto lacunose, di capire su che basi si muovevano questi insegnanti. Gli insegnanti di storia in questo periodo cominciano a essere gli insegnanti nuovi, appunto come un Antonio Cosci che si forma dall'insegnamento del Villari, e quando gli ispettori fanno un'ispezione ai suoi studenti, i suoi studenti sono bravissimi, sanno tutte le date, sanno esporre non soltanto i fatti ma anche il rapporto causa-effetto nei fatti. Però ci sono altri insegnanti, ci sono insegnanti che probabilmente non hanno fatto propria questa professionalizzazione e che si basano su testi o piuttosto su opinioni largamente circolanti nella prima metà del secolo. In questo senso c'è una specie di decalage molto netto e c'è una specie di dislittamento di tempi, perché negli anni 70-80 si continuano a ripetere giudizi, opinioni storiche, storiografiche in gran parte già appunto vanificate. Valga per tutte la grandissima fortuna, ad esempio, che ha anche nei licei il manuale del Balbo, che che pure viene considerato neoguelfo, fortemente neoguelfo, che pure gli ambienti ministeriali condannano nelle revisioni dei libri di testo, ma che continua ad essere adottato. Quindi c'è evidentemente uno slittamento. Una solo piccolissima altra informazione. Veniva, cioè, questi professori che insegnavano storia, sì, erano professori di che cosa altro? Cioè, come era inquadrata la storia nell'insieme disciplinare, nel piano di studi di un liceo? Erano professori comunque formati, cioè erano professori di storia, filosofia, letteratura. Insegnavano tutto insieme. A seconda delle classi insegnavano queste discipline. E quindi evidentemente si tratta di gente formata, cioè ci sono alcuni storici che contemporaneamente scrivono di storia e insegnano la storia, ma per lo più sono personaggi. Però il problema non è tanto questo, quanto appunto il problema, soprattutto per i primi anni post-unità, è del personale formatosi prima dell'unificazione, che e quindi crea dei problemi. Grazie. Altre domande sulla comunicazione Porciani? Non ci sono altre richieste, allora passiamo subito a sentire qualcuno su PAIS, su questo problema razze civiltà. Io spero che ci sia Petersen. Ich möchte keine Frage stellen, sondern nur eine Ergänzung bringen. Mich hat das sehr interessiert, was Sie berichtet haben, Herr Weiß, und ich hatte das erinnert an einige Dinge, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Der Hinweis auf das Buch von Missiroli, auf die Situation, wenn ich jetzt einen Augenblick auf das 20. Jahrhundert übergehen darf, auf die Situation der 40er Jahre, so kann man sagen, dass in der Situation des Achsenbündnisses diese Frage Germanesimo Latinita eine bedeutende Rolle gespielt hat. Es gibt nicht nur das Buch von Missiroli, sondern es gibt eine ganze Reihe von weiteren Schriften und es gibt Versuche, über dieses Thema eine intensive Diskussion in Gange zu bringen, etwa auch wenn Sie daran denken, dass die Zeitschrift von Bottai, Il Primato, im Grunde ein Primat der Latinita gegenüber dem Germanesimo Razzista des Nationalsozialismus ist. Ich möchte hier nur eine kleine Anmerkung machen. Es hat in dem Kulturabkommen vom November 1938 zwischen Rom und Berlin die Einrichtung auch eines Schulbuchausschuss ist gegeben. Zum ersten Mal hat man versucht, damals war das große Konzept der langfristigen Aussöhnung zwischen deutscher und italienischer Öffentlichkeit und Abbau der gegenseitigen Vorurteile, wo natürlich diese Fragen eine bedeutende Rolle spielen. Man hat versucht, durch eine Schulbuchrevision diesen Fragen beizukommen. Erst sehr naiv, indem jede Seite die eigenen Schulbücher revidieren sollte, was natürlich überhaupt nicht funktionierte. Und 1941 war man dann so weit, dass man sagte, die Gegenseite muss die Schulbücher revidieren. Und damals ist man 1941, also mitten im Krieg, schon einer ersten Frage, ich will nicht sagen gescheitert, aber auf eine erste Klippe aufgelaufen, nämlich über der Frage der Invasion der Barbarie oder wie die deutsche Seite gerne wollte, nicht Invasion der Barbaren, sondern Transmigration dei Popoli, Völkerwanderung als Begriff, für das, was damals in der Langobardenzeit passiert war. Ich glaube, das ist eine ganz amüsante und gleichzeitig auch nachdenklich schwimmende Ergänzung zu dem, was Sie gebracht haben. Diese Dinge bleiben aktuell eben bis ins 20. Jahrhundert hinein und violent aktuell. Und wenn Sie daran denken, dass in der Resistenzerzeit, in der antinationalsozialistischen Propaganda dann Optik-Interpretation der italienischen Resistenzer, alle diese alten Themen ganz virulent wieder auftauchen, eben dieses Bild des Barbaren, aber in seiner bösen Form, des Kulturlosen und des blutgierigen und rapace Barbaren, uomini e no, etwa bei Vittorini, der nun das friedliche, kulturell hochstehende Italien invadiert hat. Man muss ja sagen, mit etlicher Berechtigung sind diese Bilder dann wieder aufgetaucht. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Es ist eine Ergänzung. Eine Ergänzung bis dieses Jahr herein. Mein Sohn kam ziemlich verzweifelt von der Schule heim, wie er den Einfall der Barbaren in Italien durchgenommen hat und war sehr entsetzt darüber, dass also seine deutschen Vorfahren Barbaren seien. In Rom, ja. Io vorrei chiedere una cosa, cioè per esempio, c'è stata secondo sua conoscenza un influsso nella cultura italiana, nella cultura scientifica italiana dei nuovi studi di antropogeografia che si sono sviluppati appunto a partire anche lì dagli anni 70-80. Eccetera. Ecco, mi chiedo in che misura ad esempio le opere di Hatzel o di autori di questo genere abbiano contribuito in Italia anche a questa salita di tono, se vogliamo, scientifico della trattazione di questo tema. Noi abbiamo poi un caso anche interessante qui a Trento, perché l'illustre geografo, prima che patriota, Cesare Battisti, ha proprio bazzicato, ha proprio lavorato molto intensamente su Hatzel, di cui ha anche prodotto una traduzione che poi non è stata data alle stampe, ma insomma anche qui a Trento c'era un tipo, appunto non era forse Italia, come... Also, soweit ich darauf antworten kann, in dieser Zeit, von der ich jetzt gesprochen habe, Sie meinen doch auch so Dinge wie Gobineau und so Sachen. Ja, aber besonders Hatzel und diese Geografen, die historisch die Geografie gründen wollten. Also mir ist in dieser Zeit eigentlich nichts begegnet. Wenn solche Dinge auftauchen, dann erst um die Jahrhundertwende, ja. Zum 20. Jahrhundert. Da kommen dann auch zum Beispiel auch Gobineau und diese ganzen Rassengeschichten. Zum ersten Mal finde ich den Gobineau zum Beispiel erwähnt bereits in dieser Besprechung Lampertikus, wo er Villari bespricht. Das ist eine sehr frühe Erwähnung und Lampertico argumentiert sogar irgendwie mit dem Rassenbegriff des Gobineau, den Villari nicht hatte. Aber dann hört man nichts mehr. Und dann erst wieder um die Jahrhundertwende, dann kommen diese Gedanken dann stärker herein. Auch die ethnogeografische Seite, ja, das stimmt. Aber durch die französische... Überfall, sehr, sehr weit überfallen. Ja. Also, Dottor Cali potrebbe forse dire qualcosa invece su questo... questo caso Battisti che è interessante, ma non solo Battisti, Firenze vuol dire, non è Trento. Cioè, il discorso proprio passa attraverso la scuola di Villari, infatti Battisti, allievo di Marinelli e Villari, proprio attraverso Hatzel, che è il maestro tedesco a cui si richiama la scuola di antropologia italiana, c'è questo collegamento. Il passaggio attraverso la Francia, proprio in un certo senso la scuola fiorentina lo... Però su questo punto particolare non ho trovato riscontri diretti in questo caso specifico di Battisti come traduttore di razze. Però credo che attraverso la scuola di Ventina ci sia stato questo collegamento. Da quello che si può... Molto bene. Sono altre richieste di chiarimento? Es sind eigentlich die Historiker darauf gekommen, dass die so viel beschimpften Barbaren eigentlich ihre eigenen Vorfahren waren. Denn Langobarden und Franken und so weiter hatten sich ja im Land festgesetzt und man schimpfte also auf die eigenen Vorfahren. Da ist wohl niemand je drauf gekommen, was der politischen Situation war. Nun ja, es war ja so, in dem Augenblick, wo die beiden Völker sich verschmolzen hatten und die römische Kultur über die barbarische gesiegt hatte, sind aus den Barbaren Römer geworden. Und das war durchaus möglich, dann waren sie auch nicht mehr wild und grausam, dann waren sie Römer, dann waren sie domestiziert, ja. Und gefährlich waren sie nur, wenn sie aus dem Norden da runterkamen, das findet man also auch zum Beispiel bei Silvio Piccolomini, auch damals schon, diese Germanenhaufen, die vom Norden herunterstecken, der Kaiser, der heruntersteigt, dann sagen die Römer, und diese Dinge kommen alle in einen Haufen, es wird alles in eins verbunden. Was mir wichtig erscheint in dem Zusammenhang, das ist einmal, dass, und das kann man also nicht nur in Deutschland und Italien beobachten, dass bei allen jungen Nationen bzw. bei allen Ländern, bei europäischen Ländern, die in diesem Prozess der Nation Building durchlaufen, ein ganz starker Rückgriff auf das ideologische Rückgriff auf das Mittelalter stattfindet und dass bei allen diesen Ländern, Deutschland, Italien, so klar, man könnte zum Beispiel die Tschechoslowakei dazu nehmen, da läuft es ähnlich ab, das Feindbild immer der Barock ist. Immer wird also im gesamten Geschichtsablauf der Barock entweder verteufelt bzw. überhaupt ausgeklammert. Dann zweitens wollte ich noch ergänzen, dass diese angesprochenen Kriterien lateinisch-germanisch, das lateinische Prinzip, das germanische Prinzip, das sind natürlich sehr universale, weitgehende Kriterien, die zum Beispiel die gesamte deutsche Historiografie des 19. Jahrhunderts beherrschen. Ranke hat ja die europäische Geschichte als Geschichte der romanisch-germanischen Völker verstanden, wobei die Slawen schlicht und einfach vergessen wurden. Und es gibt eine ganze Reihe von bürgerlich-liberalen Historikern, die im Grunde immer wieder mit diesen selben Begriffen operieren, wenn sie sie auch nicht identisch mit den konservativen Begriffen verstehen. Also es gibt zwischen dem konservativen Romanismus, Germanismus Begriffen und den bürgerlich-liberalen Verschiebungen. Die bürgerlich-liberalen Vorstellungen sind zum Beispiel sehr klar bei Gervinus zu greifen. Gervinus führt praktisch die gesamte europäische Geschichte vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert auf diese beiden Prinzipien Romanismus und Germanismus zurück, wobei Romanismus Ordnung, Katholizität, Latinität bedeutet Germanismus Freiheit, zum Beispiel auch Stadtentwicklung. Und insofern ist zum Beispiel die französische Revolution eine romanische Revolution und die amerikanische eine germanische Revolution. Haben Sie das? Ja, ich könnte nur sagen, dass diese Dinge eben allgemein, diese ganzen Mythen überall zu Hause waren. Prego? Ja, zunächst einmal vielleicht ein mir notwendig erscheinender Literaturhinweis zu der Frage der Bewertung des Einflusses der Germanen auf die römische Welt. Das ist eine der Literatur wohl am meisten diskutierte Frage überhaupt und hier gibt es seit 2 Jahren eine ziemlich umfassende Darstellung eines Berliner Althistorikers von Alexander Demand, der Fall uns, der von sich selber sagt und zu Recht sagt, dass er nahezu alles Relevante zu dem Thema gelesen hat. Und hier scheint mir doch notwendig darauf hinzuweisen, dass in der modernen Bewertung etwa auch auf die vorher angesprochene Frage, ob man die barbarischen Völker auch als eigene Vorfahren sieht, das eigentlich kein entscheidendes Problem ist. Hier in diesem Raum habe ich vor 3 Jahren selber Professor Kampfisch voll stark sagen hören, sondern Longobardo. Und das zweite wäre, und noch ein Hinweis, der vielleicht noch etwas ergänzt, was Professor Petersen gesagt hat, es ist für mich kein Zufall, dass etwa um diese Zeit zwischen 38 und 40 herum etwa auch Bücher geschrieben wurden, wie das heute noch gültige Werk von Santo Mazzarino, Stilicone, das eine kritische Neubewertung auch dieser spätantiken römisch-barbarischen Soldatenfiguren bringt. Und eine inhaltliche Frage, die ich gerne angeschlossen hätte, um einen Zusammenhang mit dem Referat von Kollegin Moscati von gestern zu bringen. Wie stark lässt sich jetzt eigentlich ein gegenseitiger Einfluss oder eine gegenseitige Abgrenzung zu dieser Piemonteser Rechtshistorikerschule feststellen, die ebenfalls die spätantiken Quellen bearbeitet hat? Danke. Ja, Ich habe also diese Piemonteser Schule an sich ausgeklammert. Ich könnte natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Gestalten nennen. Ich habe mich beschränkt auf einige sehr besonders paradigmatische Gestalten, sowohl aus dem guelfischen wie aus dem antiguelfischen Lager. Die Piemonteser Schule hat ja mehr eine Zwischenstellung eingenommen, wie Sklopis zum Beispiel. Ähnlich auch die andere Richtung, die ja von Romagnosi zu Catania führt. Die sind auch Leute, die eigentlich mehr eine Zwischenstellung, eine mehr wissenschaftlichere Richtung finden, während ich vor allem solche Leute zu betrachten suchte, wo der Mythos besonders stark und die Vorurteile besonders stark, sowohl auf der einen Seite wie auf der anderen, sichtbar werden. Das war an sich, aber wenn man mal die Storia della Storiografia von Croce anschaut, dann findet man ja ungemeine Beispiele von sehr variierender, verschiedener Stellungnahme zu dem ganzen Problem. Man könnte da also wirklich tagelang darüber referieren, nur das, was Croce schreibt. Und wenn man das noch weiter ausführen wollte, wird es noch länger dauern. Ich weiß nicht, wie die Frage damit beantwortet ist. Zu dem anderen, was Sie da nannten mit Stilikone, da fiel mir also eine Stellungnahme ein, dann aus einer späteren Zeit, ich habe das nicht mehr gebracht, aber vielleicht kann ich das hier ergänzen. Um 1914 schreibt Borghese in einer Besprechung der Lobgesänge des Claudian von Hermann Sudermann: Wir sind zu Gericht gegangen mit der italienischen Nationalliteratur, die die Geschichte des Mittelalters dazu benützte, Österreich und den Papst anzugreifen. Wir wären also jetzt sehr unduldsam, wenn wir mit einer ähnlichen deutschen Nationalliteratur nachsichtig wären. Und dann schildert er also das Buch von Sudermann sehr abwertend und schreibt eben, es handelt sich um eine pangermanistische Propagandaschrift, die Germanen seien gut, berufen die Welt zu erneuern, die Römer schlecht, im Untergang geweiht. Und man merke sofort, dass Alarich seinen Faust gelesen habe und die Vandalen mit dem Goten mit dem Konversationslexikon durch Italien reisen müssen. Das als Ergänzung. Molto grazie. Adesso forse passiamo alla comunicazione di Altgeld. Ci sono richieste di chiarimento, arricchimenti. Herr Kern? Vielleicht einen Zusatz machen, der das ein bisschen ergänzt, aber vielleicht auch ein bisschen abändert. Und zwar etwa in der Heidelberger Urburschenschaft, die sich so altdeutsch trug, wie wir es gestern auf dem Bild von Caspar David Friedrich gesehen haben, dass da zum Beispiel Tassus befreites Jerusalem gelesen wurde und übersetzt wurde. Und zwar wurde gut übersetzt wurde. Was also bemerkenswert ist, da man sollte im Allgemeinen jede Ausländertümelei, wie man das im Gegensatz zur deutschen Kindelei nennen könnte, abgelehnt hat. Aber der Tassus wurde da gelesen und er wurde, auch das ist interessant, er wurde gelesen als politisches Beispiel, weil die Zeit so ähnlich war. Man hat das befreite Jerusalem im befreiten Deutschland gelesen. Was allerdings in dieser Gruppe ganz fehlt, ist jeder religiöse Einschlag. Die Burschenschaft war immer stark protestantisch ausgeprägt und hat das also auch immer zum Ausdruck gebracht. Das fehlt ganz, aber ansonsten ist es doch bemerkenswert, dass als einziger Ausländer sozusagen Tasso gelesen wird. Ich weiß allerdings nicht, ob dieses Beispiel aus Heidelberg irgendwie für ganz Deutschland ein Maßstab ist oder ob das eine Heidelberger Spezialität ist. Ja, ich habe ja nur über eine Strömung der Auseinandersetzung gesprochen und eine Strömung, die sich in einer ganz bestimmten exklusiven Richtung allmählich entwickelt. Wenn ich den zweiten Teil meines Referates noch vorgetragen hätte, wäre es vielleicht klarer geworden, weil ich dann nämlich in der Tat in die entstehende politisch-katholische Bewegung hineingekommen wäre. Also diese Linie hat mir vorgeschwebt. Es gibt da Überschneidungen, aber man ist hier, glaube ich, auch an einem Grundproblem der deutschen Romantik. Also ich glaube, Novalis hat mal gesagt, Deutschtum ist Kosmopolitismus und Individualität. Also beides. Und gerade, also ein, wie soll ich sagen, der deutsche Nationalcharakter zeichnet sich also gerade durch seinen Kosmopolitismus aus. Je mehr er von anderen Nationen hereinzieht, desto nationaler ist er eigentlich. Das ist zunächst ein vielleicht ganz ungefährlich erscheinender Gedanke, aber es hat eine Reihe von Nationalisten in Deutschland gegeben, die das ausgemünzt haben. Das nur, und da kenne ich eine ganze Reihe von Zitaten und Stellen, die das belegen könnten, die das ausgemünzt haben dahin, dass im Grunde genommen Oder sagen wir auch noch ein anderes Zitat dazu, am deutschen Wesen die Welt genesen. Also das deutsche Wesen, das in der Lage ist, die europäische Kultur in sich aufzunehmen, fruchtbar zu machen, zu einer neuen Kultur zu entwickeln, also sozusagen mit der kulturellen Geschichte der anderen Völker umzugehen und daraus eine neue herzustellen und dabei etwas zu tun, was diese anderen Völker gar nicht können. Dante, Tasso und andere gehören sozusagen in dieser Perspektive eben nur teilweise zur italienischen Geschichte. Sie werden da herausgenommen und dienen teilweise auch dazu, über den italienischen Nationalcharakter zu argumentieren. Aber sie gehören eben auch zur universalen europäischen Geschichte. Und deren berufene Interpreten sind nach dieser romantischen Auffassung die Deutschen. Da kann man eben sehr viele Stellen bei Novalis, aber dann auch bei Schlegel und anderen anführen. Schlegel in der Literaturgeschichte und auch in der Geschichte der alten, der neueren Geschichte von 1810 Wiener Vorlesung. Also da hat man solche Dinge, solche Beschlagnahmungen. Der deutsche Universalismus, der in der Lage ist, die europäische Kultur interpretierend zu einer neuen, höherwertigen Kultur zu führen, an der Spitze Europas zu stehen. Also das sind ganz verschiedene Strömungen. Und es gibt da Überschneidungen, also auch gerade für die katholischen Künstler in Rom, bei denen man es nun gar nicht erwarten sollte, trugen sich auch altdeutsch. Also das ist nicht so ganz eindeutig. Ich habe hier nur über einen Entstehungspunkt, einen Differenzierungspunkt gesprochen. Aber das ist so etwas, dass diese Aneignung der europäischen Kultur, eine ganz selektive Aneignung übrigens auch. Molte grazie. Adesso forse facciamo una pausa di un quarto d'ora e poi riprendiamo i lavori con le ultime due comunicazioni.